Andacht vom 1.6.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Das Herz Gottes. In den letzten paar Monaten hat der Herr mir einige Unannehmlichkeiten im Herzen bereitet. Und es hat sich in meinem Leben viel verändert, denn der Herr sprach viel über das Herz zu mir, obwohl ich darüber schon seit 30 Jahren predige. Der Herr sagte: Reinhard, du musst immer nach drei Dingen verlangen. Mein Licht, das in dein Herz scheint durch mein Wort. Mein Schwert, das durch dein Herz schneidet durch mein Wort. Und meine Gegenwart, die ein verzehrendes Feuer ist. Wenn wir darüber nachdenken, wir lesen das Wort Gottes, weil Christen die Bibel lesen müssen. Dabei aber übersehen wir so viel. In meinem Live mit Kaiser heute früh fragte er mich, wie ich ein so intensives Leben mit Jesus führen kann. Es hat mich sehr demütig gemacht, als er sagte, er kenne viele Propheten, aber er habe noch nie einen Propheten erlebt, der so sensibel auf Gott reagiert. Ich erzählte ihm, dass ich vor fast 40 Jahren von Gott hörte, dass ich all meine Energie darauf verwenden sollte, ihn zu hören und mein Herz zu fühlen. Wenn ich mein Herz spüre, höre ich auch seine Stimme. Das hat viel verändert in meinem Leben. In den letzten Monaten hat Gott mich persönlich herausgefordert. Ich sollte fasten und auf ihn hören. Ich begann also zu fasten und er redete zu mir. Denn ich musste Dinge in meinem Herzen in Ordnung bringen. Es ist so leicht, dass unser Herz sich woanders hinziehen lässt. Durch den Alltag, durch die Arbeit, durch eigene Gedanken. Und schon ist unser Herz ein kleines Stückchen zur Seite weggezogen. Und sofort kommt der Stolz hinein oder anderes. Dann denken wir über unsere Erfolge nach, obwohl wir nur über das Kreuz nachdenken sollten. Oder wir kritisieren andere, um uns selbst besser zu fühlen. Der Herr bat mich zu fasten, um mir mein eigenes Herz zeigen zu lassen. Das tat ich. Ich sage euch eins, Leute, lasst euch nie von der Meinung anderer leiten. Wir können so schnell durch die Aussagen anderer Leute verführt werden. Die einzige Meinung, die uns interessieren sollte, ist die Meinung Gottes. Gott sagte: Trink nur Wasser und schau auf dein Herz. Das tat ich. Ich sage euch, diese Zeit war in 40 Jahren Fasten und Beten die wundervollste Zeit überhaupt. Zugleich war sie so schmerzvoll, denn ich sah mein Herz. Aber ich erlebte auch Gott, wie er einfach Liebe ist. Er liebt nicht, er ist Liebe. Ich schrie zu ihm, dass er das Licht sein möge, das durch sein Wort scheint, dass sein Wort mein Herz durchbohren solle wie ein Schwert und dass seine Gegenwart alles verdilgt, was ihm keine Ehre bringt. Wenn man die Bibel liest und das Herz ist nicht vorbereitet, dann hilft das Bibellesen nichts. In unseren Herzen sind so viele verborgene Ecken. Wenn wir bereit sind, uns das Versteckte zeigen zu lassen, zeigt Gott es uns. Aber er wird uns nie dazu zwingen. Gott ist so freundlich. Er wird nichts gegen unseren Willen tun. Doch das ist die befreiendste Erfahrung, wenn das Herz in seiner Gegenwart aufgedeckt wird. So kam ich zu meiner großen Liebe zum Wort Gottes, das mir mein Herz offenbart. Ich weiß etwas sehr sicher. Wir werden ein Erdbeben sehen, das rund um die Welt geht. Gerade bewegen wir uns ziemlich schnell da hinein. Wenn alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann, wird die Gemeinde Jesu Christi inbegriffen sein. Wir werden verstehen, dass die Erschütterung der Gemeinde aus dem liebenden Herzen eines Vaters kommt. Denn die Gemeinde ist die Braut Jesu. Der Bräutigam erschüttert seine Braut. Es wird eine Gruppe von Menschen geben, die sich ärgern, empört und bitter sein werden. Die Bibel nennt das den großen Abfall. Paulus sagt es in 2. Thessalonicher 2. In meiner prophetischen Perspektive, die sehr begrenzt ist, sehe ich, dass die Gemeinde Christi erschüttert und total entzweit wird. Denn der Bräutigam will seine Braut zurückhaben. Jesus erträgt es nicht mehr, dass irgendjemand Kontrolle über seine Braut hat. Eins der Attribute der Liebe ist ihre Geduld. Gott hatte viel Geduld, aber jetzt ist es genug. Jesus will seine Braut zurück und erträgt keine andere Kontrolle mehr über sie. Alle Dienste und Gemeinden werden betroffen sein. Es werden Menschen da sein, deren Herzen aufgedeckt werden. Doch sie werden es nicht hören wollen. Sie werden ihre Herzenshaltung verteidigen. Das wird sehr gefährlich werden für diese Menschen. Als ich fastete und betete und der Herr mir mein Herz zeigt, war das, was ich nicht tun durfte, irgendetwas zu verteidigen vor Gott. So weinte ich in meinem Zimmer und sagte: Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Die Leiter werden von anderen Leitern angegriffen werden, durch ihre Geschwister, durch Gott. Und Gott erlaubt, dass sie gehen. Ich sehe noch eine andere Gruppe, wie eine Gemeinde in der großen Gemeinde Christi. Der Schrei in ihrem Herzen ist ein Schrei nach Intimität mit dem Bräutigam. Sie werden verstehen, dass Intimität der einzige Lebensstil ist, der Sinn macht. Sie werden aus diesem Erdbeben hervorkommen, gereinigt, ihre Herzen mit Gott vereint, lebend in Intimität mit dem Herrn. Und diese Menschen werden die letzte große Ernte einbringen. Denn sie werden den Herrn sehr gut repräsentieren. Heute früh joggte ich hier in Bohlen. Der Herr spricht oft zu mir, wenn ich laufe. Da ist das Denken frei. Das ist gut. Probiert es aus. Der Herr fragte mich also heute: Warum erwarten meine Kinder immer nur etwas von mir, statt mich zu wollen? Sie bräuchten sich um nichts mehr zu sorgen, denn wenn sie meine Liebe, meine Güte und meine Versorgung kennenlernen, würden sie sich nicht mehr kümmern müssen. Hört zu, Leute. Es reicht, wenn ihr euch danach sehnt, Gott wirklich intim zu kennen. Dann wäre Versorgung ein natürlicher Nebeneffekt. Denn ein guter Gott sorgt selbstverständlich für dich. Wir werden in unseren Herzen so abgelenkt, dass wir das nicht glauben. Ich war letzte Woche so intensiv mit Johannes 6 beschäftigt. Dasselbe, was Jesus zu den Menschen sagt, sagt er auch uns. Ihr wollt nicht mich, sondern meine Wunder und Zeichen. Ihr wollt Brot und Versorgung, aber nicht mich. Ich bin es, den ihr sehnsüchtig erwarten sollt. Ich bin das Brot und der Wein. Aber was machen wir? Wir kommen zu ihm, wir beten und zum Schluss sind wir so leer wie zuvor. Überall auf der Welt erlebe ich unbefriedigte Menschen. Wie kann das sein? Jesus sagt: Wer zu mir kommt und in mir bleibt, wird alles haben. Wie kann es sein, dass die Christen leer und unerfüllt sind? Die Christen rund um die Welt haben Hunger und Durst. Sie sind emotional, spirituell und materiell unbefriedigt. Gott sagt: Sie kommen zu mir aus dem falschen Grund, wie die Menschen in Johannes 6. Sie müssen zu mir kommen wegen mir, denn ich gebe ihnen doch alles. Dann werden sie wirklich zufriedengestellt sein. Ich sagte zu Gott nach dieser wertvollen Zeit des Fastens und Betens: Herr, die Zeit ist so ernst. Ich würde am liebsten nur noch fasten und beten, um mein Herz zu durchforschen und sicher zu sein, dass mein Herz immer auf dich ausgerichtet ist. Menschen, die Gott gefallen und von ihm erfüllt werden, sind Menschen, die immer zum Licht, zum Schwert und zum Feuer gehen. Wenn unser Herz nach wahrer Begegnung mit Jesus schreit, werden wir erleben, dass die Intimität mit Jesus eine wahre Erfahrung ist. Einmal wachte ich nachts auf und sagte: Jesus, ich sehne mich so sehr, dich noch viel mehr zu erfahren. Jesus antwortete: Ich sehne mich noch viel mehr danach, dir nahe zu sein. Die ganze Nacht warte ich nur darauf, dass du aufwachst und Gemeinschaft mit mir hast. Wenn du aufwachst, bin ich schon so aufgeregt und freue mich auf dich. Vor meinen Augen sehe ich Menschen, die ärgerlich, empört und enttäuscht sein werden. Und ich sehe Menschen, die es so leid sind, dieses heilige Kirchenspiel zu spielen. Ihre Herzen rufen nach Jesus. Gestern Abend saßen wir um den Tisch hier in Reinis Haus bis 2 Uhr nachts. Reini war im Bett, er musste schlafen, weil wir schon tags zuvor bis 4 Uhr nachts geredet hatten. Es waren also Esti, ich und 2 Freunde aus Österreich. Wir sprachen über das, was Jesus tun würde, und wir weinten alle 4. Ein 22-jähriger Mann aus Österreich weinte sehr und betete ungefähr so: Herr, ich will getauft und ins Wasser getaucht werden, bis von mir nichts mehr übrig ist. Ich und alles muss sterben für dich. Ich sah diesen Mann und sah seinen Herzensschrei nach der Gemeinschaft mit Gott. Ich bin gekreuzigt. Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr länger. Weil ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der für mich gestorben ist. Ich sehe in der Gemeinde Folgendes geschehen. Gott sagt: Ich küsse die gekreuzigte Braut in neues Leben hinein. Aber die Braut, die das nicht will, werde ich bitter und ärgerlich sein lassen. Ich werde über sie weinen, aber ich werde sie lassen. Was ist mit mir? Lasse ich zu, dass der Bräutigam mich wach küsst? Dass er mir mein Herz zeigt? Dass er mit seinem Licht hineinscheint und richtet? Ich sehe das Licht Jesu, wie es die Nacktheit der Gemeinde offenbart. Die Gemeinde kann sich nicht mehr in ihre wunderbaren Werke kleiden. Was geschieht dann? Es gibt ein Erdbeben, eine Teilung. Der Teil, der seine Nacktheit nicht ansehen will und weiterhin ein Kleid aus Feigenblättern anzieht, sie werden dann denken, sie seien jetzt okay, weil sie sich mit Werken kleiden. Ihre Herzen aber werden von Gott weglaufen. Eine andere Gruppe der Gemeinde wird sagen: Herr, ich liebe dein Licht, scheine in mein Herz. Durch dich bin ich gerecht und lebendig. Wenn wir unsere Nacktheit sehen, werden wir Sehnsucht nach dieser Gerechtigkeit haben. Mein Herz ist erregt über das, was auf der Erde geschieht. Es ist alles wunderbar und genial, und Gott sagt: Ich werde nie aufhören, die Menschen zu lieben. Aber der Bräutigam wird die Braut aufwecken. Je dunkler es in der Welt wird, desto heller scheint die Braut. Je größer die Angst der Menschen sein wird, desto klarer sieht man die Christen. Ich war noch nie so aufgeregt und zugleich so voller Ehrfurcht. Ich bereite eine Predigt vor, die ich in den nächsten Tagen in Polen halten werde. Meine erste Predigt hier. Ich habe ein Bild, wie wenn man sich auf eine Seite lehnt und das Gleichgewicht verliert. Gott sagt: Reinhard, meine Kinder lieben ihren Jesus, einen falschen Jesus. Ich liebe den Jesus, der mich versorgt. Ich liebe den Jesus, der mich heilt. Ich liebe den Jesus, der mich wiederherstellt. Ich liebe den Jesus, der mich in meine Bestimmung führt. Alle haben ihren eigenen Jesus, der in ihre Zwecke passt. Du sollst Jesus nicht in dein Leben einpassen, sondern dich in Jesus einpassen. Er wird sich nicht an dich anpassen, sondern du musst dich an ihn anpassen. Er ist dein Bräutigam, dein Geliebter. Lasst uns zurückkehren zur ersten Liebe, zur Gemeinschaft und Intimität, und alles andere wird sich ergeben. Herr, du möchtest nicht, dass wir unsere Namen groß machen, weil dein Name groß gemacht werden soll. Wir tun Buße, wo wir unsere Namen groß gemacht haben. Bitte, küsse deine Braut wach. Wir sehnen uns danach. Amen.